SWR 2 Wissen. Unter dem Pflaster liegt der Strand. Frauenpower macht Männer sauer. Nichts war folgenreicher nach 68 als die Frauenbewegung. Ich war es gewöhnt, dass Mutti, Vati alles macht. So bin ich erzogen worden. In den Wohngemeinschaften wurde man deftig umsozialisiert. Und seitdem habe ich mir daran gewöhnt. Ich wasche meine Wäsche selber. Wer einkauft und kocht, muss nicht abwaschen und umgekehrt. Und geputzt wird gemeinsam. Und all diese Dinge hat man sich angewöhnt. Ich habe sie mir bis auf den heutigen Tag erhalten. 68 und die Folgen im Privatleben. Donnerwetter, Herr Fischer. Aber das war schon ein harter und folgenreicher Umerziehungsprozess von der patriarchalen Zuhause-macht-Mutti-alles-Welt in die neue Welt des Alles-im-Haus-wird-gleich-geteilt zwischen Mann und Frau. Umsozialisiert in den Wohngemeinschaften, in den Ehen, Beziehungen, auch in der Partei. Die Frauenquote ist eine Selbstverständlichkeit geworden, die Hälftung aller Mandate und Parteiämter. Sagen wir, das wird angestrebt. Die Frauenbewegung, wie Joschka Fischer, auf dem langen, aber erstaunlich erfolgreichen Weg durch die Institutionen. So viel Frauenpower macht den Grünen nicht unbedingt sauer, aber der Alt-68er hat wohl schon noch schwer daran zu tragen. Wir wurden umsozialisiert und so ist es nun. Man sollte der Vergangenheit nicht nachtrauern. Ach ja, die schöne alte Zeit der männlichen Alleinherrschaft, sie ist dahin. Aber wie zahm sind doch diese Zeiten, in denen die alte patriarchale Aufteilung der Welt in Wirtschaft, Wissenschaft und die Welt der Politik für die Männer und Kinder, Küche, Kirche für die Frauen nicht mehr so einfach klappt. Frauen mehr und mehr ehemalige Männerdomänen besetzen. Wie frech, wild und lebendig ging es hierzulande in den ersten Kämpfen darum zu. Wir machen das Maul nicht auf. Wenn wir es auflassen, wird es uns gestopft. Mit kleinbürgerlichen Schwänzen, sozialistischem Bumszwang, sozialistischen Kindern, Liebe, Schwulst, sozialistischen Lebenshilfen, revolutionärem Gefummel, sexualrevolutionären Argumenten, gesamtgesellschaftlichem Orgasmus, sozialistischem Emanzipationsgeseich, Gelaber. Wenn's uns mal hochkommt, folgt sozialistisches Schulterklopfen, väterliche Betulichkeit. Dann werden wir ernst genommen, dann sind wir erstaunlich, wundersam, dürfen an den Stammtisch. Dann tippen wir, verteilen Flugblätter, malen Wandzeitungen, lecken Briefmarken. Kotzen wir's raus, sind wir penisneidisch. Frustriert, hysterisch, verklemmt, asexuell, lesbisch, frigid, zu kurz gekommen, irrational, lustfeindlich, zickig. Frauen sind anders. Befreit die sozialistischen Eminenzen von ihren bürgerlichen Schwänzen. Die Frauen des Frankfurter Weiberrates sind sauer auf die sturen SDS-Männer, denen diese erste fundamentale Kritik an der Männerherrschaft, zumindest im Nachkriegsdeutschland, egal zu sein scheint. Auf ihrem Flugblatt vom November 68 ist eine Genossin abgebildet, lasziv auf eine Matratze hingestreckt, ein Hackebeil in der Hand, einen phallischen Hut auf dem Kopf, über sich nummeriert 6 Penistrophäen von 6 namentlich aufgeführten Eminenzen des Frankfurter SDS. Dieses Flugblatt des Frankfurter Weiberrates, voller Wut auf die SDS-Männer, verdeutlichte nur, was seit ein paar Monaten brodelte und gärte. Die Genossinnen wollten sich mit ihrer Rolle nicht abfinden, in der Politik fürs Flugblatt drucken und fürs Bett der Genossen gut genug zu sein und an der vollkommen männerdominierten Universität für wissenschaftlich unbedeutend oder gar minderwertig gehalten zu werden. Damals waren an den westdeutschen Universitäten knappe 25% Frauen. Es gibt eine kurze Phase des Aktionismus, etwa als im Wintersemester 68-69 in einer Ästhetikvorlesung von Adorno einige Frauen oben ohne erschienen. Iring Fetscher, Politologe, Freund und Kollege dieses wohl wichtigsten Denkers der Frankfurter Schule, weiß und erinnert sich: Die brillante Formulierung seiner Vorlesung, dass die für ihn eine beinahe sakrale Bedeutung hatte. Und jemand, der ihn dabei störte, hat ihn unglaublich verstört. Ob das nun durch barbusische Mädchen war oder durch Studenten, die sagen, wir wollen jetzt lieber über Vietnam diskutieren, statt über die Iphigenie. Und ich glaube, er hat diese barbusischen Mädchen hat er eher als barbarisch empfunden, denn als obszön. Es gärt und brodelt unter den politisierten Frauen der frühen Revolte. Sie hören von Women's Lib in den USA. Betty Friedens Weiblichkeitswahn, Kate Millets Sexus und Herrschaft und Das andere Geschlecht von Simone de Beauvoir sind die wichtigen Bücher auf dem Weg aus den zunehmend als feindlich empfundenen männlichen Territorien in die neuen eigenen weiblichen Gefilde. Das könne doch wohl nicht so weitergehen. Der SDS würde hier für demokratische Verhältnisse und für die Emanzipation der Arbeiterschaft und der Völker in der dritten Welt auftreten. Aber was zu Hause geschehe, sei sozusagen nicht Thema. Zu Hause passiere die Unterdrückung von Frauen und sie unfähig machen, sich an der Gesellschaft, an der Öffentlichkeit, an der Politik zu beteiligen. Sigrid Rüger, Mitte der 60er Jahre studentische Konventssprecherin an der Freien Universität Berlin und Vorstandsmitglied im SDS, zitiert Helke Sander aus dem damals gerade gegründeten Aktionsrat zur Befreiung der Frau. Helke Sander hatte auf der 23. Delegiertenkonferenz des SDS im September 68 in Frankfurt noch recht versöhnlich und in schönstem SDS-Deutsch gesagt: Wir stellen fest, dass der SDS innerhalb seiner Organisation ein Spiegelbild gesamtgesellschaftlicher Verhältnisse ist. Dadurch, dass man einen bestimmten Bereich des Lebens vom Gesellschaftlichen abtrennt, indem man ihm den Namen Privatleben gibt. Warum sprecht ihr denn hier vom Klassenkampf und zu Hause von Orgasmusschwierigkeiten? Genossen, wenn ihr zu dieser Diskussion nicht bereit seid, dann müssen wir allerdings feststellen, dass der SDS nichts weiter ist als ein aufgeblasener, kontorrevolutionärer Hefeteig. Die Genossinnen werden dann ihre Konsequenzen ziehen müssen. Aber die Herren am SDS-Vorstandstisch waren damit beschäftigt, den Hauptwiderspruch von Lohnarbeit und Kapital zu lösen und wollten sich mit dem Nebenwiderspruch der Frauen nicht beschäftigen. Dritte Welt und die Universität und die Proletarier und die Gewerkschaften, das war alles Aktualität und das hatte man auch schon durchdacht. Aber eben die eigene Situation und die private Situation hatte man noch nicht durchdacht. SDS-Obertheoretiker Hans-Jürgen Krahl am Rednerpult begründete gerade umständlich, warum diese Diskussion über die angebliche Unterdrückung der Frauen im SDS jetzt nicht möglich sei. Da trafen ihn Tomaten mitten ins Gesicht. Ich saß ziemlich weit vorne und hatte zu meiner Abenderfrischung ein Säckchen Tomaten mir in der Mittagspause gekauft, wollte die aber wirklich nur essen. Aber in dem Moment kamen die mir unheimlich gelegen, die lagen da. Und ich habe das Netz geöffnet und habe sie geworfen und irgendwie dazu irgendwelche Sprüche. Du bist ein Konterrevolutionär, zu dem, ich glaube, der Hans-Jürgen Krahl hat da gerade geredet und hat sie also auch abbekommen. Das hat doch sehr viele insofern erschüttert, als wir ja gewohnt waren, Tomaten und Eier gegen das Amerika-Haus zu werfen. Aber das ist sozusagen jetzt auf, dass es uns selber trifft, also in dem Fall dann die männlichen Genossen. Sigrid Rügers Tomatenwurf am 13. September 1968, ein Wurf ins Schwarze, wie Alice Schwarzer später schreiben wird. Der gilt als der Beginn der neuen deutschen Frauenbewegung. Es kamen sehr früh archaische Formen von Machtstrukturen in dieser Massenradikaldemokratie wieder auf, was übrigens sehr früh die Frauen dann erkannt haben. Nicht? Die Revolte, eine weitere Revolte in der Revolte, wurde ja von den Frauen durchgeführt gegen die männerbeherrschenden Positionen. Sollte man den Genossen Rabel nicht auch gleich mit Tomaten bewerfen? Was heißt hier archaische Machtstrukturen? Im SDS hatte sich, um mit Marx zu sprechen, die ganze alte Scheiße der alten hierarchischen Männerwelt wiederholt. Und was heißt hier Revolte in der Revolte? So lässt sich diese autonome Aktion der Frauen gerade nicht in die politische Strategie der Männer einverleiben. Nein, die Genossen hatten sich die allgemeine Emanzipationsbewegung wohl geschlechtslos gedacht und nicht bemerkt, dass gerade eine neue Front im Kampf um Befreiung von den alten Autoritäten eröffnet worden war, ein eigenständiger Emanzipationskampf der Frauen begonnen hatte. Ich fand es schon beeindruckend, wie Sie die Tomaten auf diesen daherredenden Krahl, den ich auch nicht verstand immer, obwohl ich ihn natürlich bewunderte, geschmissen hat. Klar, Sie haben mir auch einen Teil des Lebens gezeigt. Sie, das sind die Frauen für Hajo Funke, damals SDS-Mitglied und heute Politologieprofessor am Otto-Suhr-Institut der Freien Universität. Ein Männerbekenntnis. Aber Frauen hatten damals und haben heute immer noch als Mütter oft allein verantwortlich, Kindern die Welt zu zeigen. Seit Ende 67, Anfang 68 gab es diesen Aktionsrat zur Befreiung der Frau schon und auch die Vorstellung, Kinderläden zu etablieren, damit die Frauen also von der Betreuung der Kinder zeitweise freigestellt wurden, um über sich nachzudenken. Also es war auch der Gedanke, sie sollten eine Ausbildung machen, sich qualifizieren. Das war damals noch ein sehr starker Glaube an die Qualifizierung. Sie haben die längsten Beine und die kürzesten Röcke. Ihre Haare tragen sie so lang wie einst Jesus Christus. Und ihre Musik ist so laut wie ein startendes Düsenflugzeug. Während die Antibabypille zum täglichen Konsumgut wird, sind die Schülerinnen allenfalls über die Fortpflanzung der Regenwürmer aufgeklärt. Politik und Sex sind tabu an deutschen Oberschulen. Das soll jetzt anders werden. Deutschlands Schüler proben den Aufstand. Heißt es im Mai 67 in der Zeitschrift Konkret unter der Überschrift Sex mit 17. Die sexuelle Revolution dieser Zeit, da waren die Genossen ja ganz einverstanden. Schließlich hatten sie ja auch bei Wilhelm Reich in dessen Funktion des Orgasmus gelesen, dass der freie Mensch sich durch den freien Fluss der orgastischen Wellenbewegung ohne Behinderung durch neurotische Körperpanzerung auszeichne. Also sagten sie ja zu allem, was sexuelle Freiheit verhieß. Reichlich verbalradikal, aber deshalb nicht weniger enthüllend, schlug man sich damals in dieser SDS-Männergesellschaft ja feixend mit dem flotten Spruch, wer zweimal mit derselben pennt, gehört schon zum Establishment, auf die Macho-Genossenschultern. Die sexuelle Revolution, wie sie nun in der Studentenbewegung stattfand und möglich wurde auch durch die Pille, hat ja nicht unbedingt zum Vorteil der Frauen gereicht. Frauen waren verfügbarer, gerade durch die Möglichkeit, unerwünschte Schwangerschaften zu verhüten und andererseits auch dem Druck viel stärker ausgesetzt. Also wenn du was bist, dann vögelst du auch mit mir. Alles andere ist verklemmt und bürgerlich und dann gehörst du einfach nicht zu uns. Also das war ja sehr massiv, dieser Druck. Die Möglichkeit, verschiedene Männer ausprobieren zu können, zum Beispiel, kann auch positiv sein, ja, und sich nicht festlegen zu müssen und eben auch sagen zu können, also hör mal, mit dir schlafen war okay, aber mehr will ich im Moment nicht. Aber wir wissen ja nun leider, dass Frauen anders sozialisiert sind als Männer. Dass Frauen viel eher die Beziehungsebene wichtig ist als jetzt dieser reine Sex. Dass Frauen eine andere Art der sexuellen Empfindsamkeit haben als Männer. Ob das nun biologisch so festgelegt sei oder Resultat der Erziehung sei mal dahingestellt, sagt Ute Straub, eine Feministin der ersten Stunde aus Heidelberg. Schon hier, an dieser Stelle des Geschlechterkampfes, angeblich biologisch begründete Tendenz zur Treue bei der Frau und polygame Veranlagung des Mannes, kündigt sich das zentrale Thema der Frauenbewegung an. Frauenunterdrückung als Folge von Männermacht. Der biologische Unterschied wird zur Legitimation von Herrschaft benutzt. Nein, die Pille, so Ute Straub, die habe die Emanzipation und Gleichheit in der Sexualität wahrhaftig nicht gebracht. Wenn irgendwas da verbessert wurde in Richtung auf mehr Gleichberechtigung auch in Sachen Sex und auf mehr Ausgleich in Lust und so weiter, dann ist das eigentlich immer nur den Frauen zu verdanken. Denn also Männer hatten damals ja keine Ahnung, wie sie mit einer Frau umzugehen hatten, weil es hatte ihnen ja niemand beigebracht. Frauen hatten dann die Möglichkeit, sich in sexuellen Erfahrungen mit anderen zu erfahren und zu gucken, was brauche ich eigentlich, um wirklich Lust zu empfinden? Und das haben sie ja zum Teil dann auch wieder zurückgetragen, ja, und ihren Typen gesagt, also hör mal so nicht und jetzt sei doch mal nicht so rappelig und so weiter. Von den Männern kam doch erstmal da nichts. In London pfeifen Ende der 60er Jahre Frauen Männern auf offener Straße hinterher und kneifen erstaunten Passanten in den Hintern. In der Kunst lässt Niki de Saint-Phalle schon Mitte der 60er Jahre Ausstellungsbesucher in bunte Polyesterpuppen, großbusige Nanas mit gewaltigen Hintern durch ein großes Loch zwischen den gespreizten Schenkeln eintreten. Der Spieß der Männermacken und Männermacht wird umgedreht. Und ebenso der Slogan der damals in Aktion und Sprache noch radikalen Frauenbewegung: Die Herrschaft der Schwänze hat ihre Grenze. Es gab da nämlich eine Misswahl in der Stadthalle und die wurde also gestürmt von diesen Frauen unter der Parole: Wir sind nicht süß, wir sind sauer, wir brauchen keine Fleischbeschauer. Das war ein großer Skandal damals und das war so sozusagen der Anfang in Heidelberg. Ähnlich hat sich das ja auch in anderen Städten abgespielt. Und aus dieser Gruppe hat sich dann eine größere Gruppe entwickelt, die ein leerstehendes Haus besetzt hat, um ein Frauenzentrum dort einzurichten. Das Haus war nur 4 Tage besetzt, dann kam die Polizei, hat die Heizungen rausgerissen, die Fenster zugenagelt, wie das eben so üblich war und ist. Aber es wurde dann von einem Mäzen ein Hinterhaus zur Verfügung gestellt hier. Und da konnte sich ein erstes Frauenzentrum etablieren. Das war 1972. Wie überall in der Republik sind Frauen in Aktion gegen Männerherrschaft. Der Marsch gegen die Genossen der Studentenbewegung bleibt irgendwie stecken. Die drängen jetzt in die Betriebe, passen sich nicht selten, einschließlich Heiratszwang, der einst von den Studenten für kleinbürgerlich gehaltenen Arbeiterschicht an. Von den Männern getrennt verfolgen Frauen ihre eigene Befreiung, ihre Emanzipation. In allen größeren deutschen Städten entstehen autonome, parteiunabhängige Frauenzentren, Frauengruppen, Frauenhäuser, eigene Frauengesundheitszentren, Frauenbands wie die Flying Lesbians oder Schneewittchen machen Frauenmusik. Eigene Frauenbuchläden verkaufen das immer reichhaltigere Angebot an Frauenliteratur. Ein Netzwerk beginnt zu wachsen. Frauen entdecken und entwickeln ihre eigene Kultur. Frauen entdecken Frauen. Das Bestreben, einen eigenen Raum für Frauen zu schaffen. Ich denke, das war einfach unbedingt wichtig. Denn wo auch immer im öffentlichen Raum wir uns bewegten, das war ja männerdominiert und ist es nach wie vor eigentlich. Und Räume, in denen Frauen unter sich sein können, auch zwanglos unter sich sein können, ohne Angst vor Anmache, ohne ja, von vornherein schon auf bestimmte Verhaltensweisen festgelegt zu sein, mit der Chance, eigene Verhaltensweisen, Kommunikationsweisen zu entwickeln, das gab es eben nicht. Und von daher war es wichtig, die Frauenzentren zu haben, es war wichtig, die Frauenbuchläden zu haben, es war wichtig, Frauenprojekte zu gründen, in denen dann nur Frauen arbeiteten. Wir brauchen den liebevollen Blick, sagt Christine Türmer-Rohr, eine Professorin für Frauenforschung, ein freundliches Territorium, das geht nicht mit Männern zusammen. In Selbsterfahrungsgruppen zum Beispiel entstand ein neues Bewusstsein vom Körper und der eigene Raum wurde eine Art Experimentierbühne, um herauszufinden, was Frauen können, gemeinsam feiern zum Beispiel und die eigene Sprache wiederfinden. Auch, um nun in aller Öffentlichkeit sagen zu können, was Männerherrschaft ist und wo und wie sie sich überall ausdrückt. Alice Schwarzer, die Sprecherin der radikalen Feministin, erzählt, was sie oft erlebt hat, wenn sie mit mehreren Frauen in eine Kneipe kommt. Wenn man also nur mit Frauen unterwegs ist und es ist ein bisschen später und man tritt ein Lokal, da wird man eigentlich sehr oft und sehr lieb gemeint angesprochen und irgendein netter Mann, der seinen Charme für diesen Abend noch nicht unterbringen konnte, der sagt dann, na, so allein heute Abend. Die anderen Frauen, mit denen sie da in die Kneipe gekommen ist, sind einfach inexistent für den männlichen Blick. Alice Schwarzer spricht bei einer Podiumsdiskussion in Düsseldorf vor 15 Jahren über das Thema Was ist Feminismus? Ich gehöre zu den Feministinnen, die für den Kernpunkt jeder Bewusstwerdung halten, dass man begreift, dass das biologische Geschlecht nicht die Ursache, sondern der Vorwand ist für diese angebliche Natur des Mannes und die Natur der Frau. Dass man sozusagen Menschen halbiert und dass eine wirkliche Menschwerdung von Frauen und übrigens auch Männern immer beinhalten muss, auch die Befreiung ein Stück von der Weiblichkeit, von der sogenannten. Nicht? Also ein Teil dessen, was wir als Frauen sind, haben wir zu konservieren. Das sind auch sehr schöne Eigenschaften, nicht? Die soziale Empfindsamkeit, die Mütterlichkeit. Das haben aber endlich auch die Männer zu lernen. Und einen anderen Teil, den die Männer bisher für sich gepachtet haben, den haben wir uns anzueignen. Rein ins Berufsleben, rein ins öffentliche Leben. Auch mal kämpfen können, zu wagen, offen zu denken. Nicht nur heimlich schlau zu sein und verbindlich zu lächeln. Wir Frauen sind ja in einer Männerwelt, die uns nicht nur von außen unterdrückt und ausbeutet und begrenzt. Wir Frauen haben das Patriarchat ja auch in uns. Wenn wir komplementär zum Männlichen ein beschränktes weibliches Verhaltensrepertoire entwickeln, sagt die Radikalfeministin und Herausgeberin der feministischen Zeitschrift Emma, und uns doppelt anpassen als Mutter und Geliebte in der Familie und im Beruf und der Politik uns wie Männer verhalten, dann sind wir Mittäterin bei der männlichen Beherrschung der Welt. Freilich, in der Abgrenzung von der patriarchalen Welt gab es in der Frauenbewegung auch manch dogmatische Verirrung und eine Art Spaltung, die aber nie die irrwitzigen Formen des parteikommunistischen Sektenwesens und des irrealsozialistischen Mummenschanzes der Studentenbewegung annahm. Mitte bis Ende der 70er Jahre gibt es unter den Feministinnen die einen, die eher politisch gearbeitet haben, nach wie vor Paragraph 218, Arbeit, Machten und Ähnliches, und die anderen, die dann auch gerade so Mitte der 70er Jahre auf diese esoterische Ebene abdrifteten, Astrologie, Tarot, die Wiederkehr der Hexen, die Vollmondnachttänze. Sicher, es gab da manch Verbohrtes. Aber Astro- und Kräuterfrauen zum Beispiel verkörpern ja auch den Versuch, wiederzubeleben, was in alten Zeiten weise Frauen wussten. So sehr die wiederentdeckte Spiritualität immer in der Gefahr ist, zur selbstgenügsamen Innerlichkeit zu verkommen, sie kann auch eine Kraft sein, wie etwa die der damals wieder viel gelesenen Mystikerin Hildegard von Bingen oder Teresa von Avila. Es gab diese Fallen der Selbsterfahrung, der Spiritualität, der Mütterlichkeit, aber die gefährlichste Falle, so erscheint das heute im Blick auf die ganze Frauenbewegung, ist die der Teilhabe an Macht und Geld. Ich war so 5 Jahre im Stadtrat und da war sozusagen die Domestizierung, möchte ich sagen, perfekt. Denn in so einem männerdominierten Gremium, wie das der Stadtrat eben damals war und bestimmte Ausschüsse dann noch mehr, kann ich mich nicht mit gesellschaftskritischem, revolutionärem Verhalten qualifizieren, sondern allenfalls, indem ich mitmache, indem ich mithalte, indem ich die anderen mit ihren eigenen Waffen schlage. Rein ins öffentliche Leben als Feministin und gleichzeitig Frau bleiben, das sagt sich so leicht. Ich habe eben hier in Heidelberg als erste feministische Stadträtin sozusagen auch versucht, diese weiblichere Sprache einzuführen, habe darauf geachtet, dass nicht nur von den Stadträten, sondern auch von den Rätinnen die Rede ist, und war da natürlich, weil es musste man sein, musste Frau sein, penetrant. Und das hatte dann zur Folge, dass, als ich promoviert hatte, der Bürgermeister mich immer nur noch mit Frau Doktora Straub anredete, ja, und sich halb tot lachte dabei und das wahnsinnig witzig fand, und einige dieser ältlichen Stadträte eben auch. Frauen gegen die von Männern geordnete Welt, eine Welt, über die die Männer auch mit ihrer männlichen Sprache verfügen. Mit solcher neu gewonnenen Sensibilität kämpft Frau als emanzipierte Frau eigentlich an allen Fronten, sagt Ute Straub, nicht nur gegen die dämlichen Männer, die noch nichts vom weltweiten Aufbruch der Frauen kapiert haben, die eigenen Parteifreunde machen es einem auch nicht leicht. Dieser Schock, dass in dieser männerdominierten Politik zunächst mal bei den Versammlungen knallhart gefetzt wurde. Ja. Da wurden sich Gemeinheiten um die Ohren geschmissen und Angriffe gestartet. Da hat es mir jedes Mal den Magen umgedreht. Und hinterher saßen die Jungs aber wieder friedlich beim Biertisch zusammen, als wenn nichts gewesen wäre. Ja. Da waren die Männerfreundschaften plötzlich wieder da, alles war eitel Sonnenschein. Und auffällig, wie in der Frauenbewegung Maximen wieder auftauchen und praktiziert werden, die in der anti-autoritären Studentenbewegung zwar von zentraler Bedeutung waren, aber nur postuliert, theoretisch gefordert worden, nämlich Privates und Öffentliches, Politisches nicht zu trennen. In den Frauenkreisen herrschte Konsensprinzip, das heißt, wurde immer viel geredet, bis alles klar war. Es gab nicht diese Trennung von Politik und Privatem. Auch das Private ist politisch, war ja eine ganz, ganz wichtige Maxime der Frauenbewegung. Zum Beispiel ganz einfach das Problem Kinderbetreuung. Jede Frau hat das Problem, und früher war das ja noch viel extremer, ihre kleinen Kinder irgendwo unterzubringen. Also muss man sich politisch organisieren für die Durchsetzung von Kinderkrippenplätzen. Politik fängt bei jeder und jedem Einzelnen an. Und wie folgenreich und anders als die Studentenbewegung politisch erfolgreich war und ist diese vor 25 Jahren aufgebrochene Frauenbewegung schließlich im langen Marsch durch die Institutionen. Ich erinnere mich daran, wie wir belächelt worden sind, als wir uns um die Stellenausschreibungen gekümmert haben und dafür durchgesetzt haben, dass also Behördenausschreibungen, Stellenausschreibungen erst in der weiblichen, dann in der männlichen Form kommen sollen. Da hieß es, habt ihr nichts Wichtigeres zu tun? Da sagen heute zum Teil dieselben Personen, das war eigentlich gut und wir Hamburger waren die Ersten. Oder Diskussionen um Anrede Frau Fräulein. Skeptisches Lächeln darüber, dass junge Frauen mit Frau angeredet werden sollen, weil das doch ein Kompliment ist, wenn man möglichst lange mit Fräulein angeredet wird. Oder die Verblüffung, als wir anfingen, darüber zu diskutieren, dass die unterschiedlichen Altersgrenzen, die es für das Arbeiten im öffentlichen Dienst gibt, also Einstieg und Aufstieg, dass die unterschiedlich geregelt werden müssten zwischen Männern und Frauen, beziehungsweise zwischen Personen, die Kinder haben und solchen, die keine. Weil wir gesagt haben, Frauen sind dadurch benachteiligt, dass Männer, für Männer und Frauen die gleichen Altersgrenzen gelten. Absolutes Unverständnis, weil Gleichstellung hieß doch Gleichbehandlung. Es hat sich geändert, es ist akzeptiert, die Altersgrenzen sind angehoben worden, abhängig davon, ob jemand Kinder erzogen hat. Eva Rühmkorff, die erste Gleichstellungsbeauftragte der Bundesrepublik. Inzwischen gibt es die nicht nur in jedem Bundesland, in Behörden und Betrieben, jede größere Kommune hat sie. Der Anteil der Frauen an den Schulabschlüssen, die zum Studium berechtigen, liegt mittlerweile bei 45%. Und etwa 40% der Studienanfänger sind Frauen. Jeder dritte neue Betrieb wird von Frauen gegründet. Also, es gibt eine Erfolgsbilanz. Wie anders Frauen inzwischen in der sogenannten großen Politik auftreten. Wir bewegen uns in einer Gesellschaft, deren Lebensverhältnisse normiert sind. Auf Einheitsmoden, Einheitswohnungen, Einheitsmeinungen und eine Einheitsmoral. Was dazu geführt hat, dass sich Menschen abends hinlegen und vor dem Einschlafen eine Einheitsübung vollführen, wobei der Mann meist eine fahrlässige Penetration durchführt. Fahrlässig, weil die meisten Männer keine Maßnahmen zur Schwangerschaftsverhütung ergreifen. Sie sind gleichwertig an der Entstehung einer Schwangerschaft beteiligt. Dennoch entziehen sie sich der Verantwortung. Mit Strafe bedroht sind Frauen bei einem Abbruch. Erst später greifen die Männer als Hüter der Moral wieder ein, indem sie Strafgesetze machen. Eine wirkliche Wende wäre es, wenn hier oben zum Beispiel ein Kanzler stehen und die Menschen darauf hinweisen würde, dass es Formen des Liebesspiels gibt, die lustvoll sind und die Möglichkeit einer Schwangerschaft ausschließen. Wir fordern Sie alle auf, den alltäglichen Sexismus hier im Bundestag einzustellen. Aus der ersten Bundestagsrede der grünen Abgeordneten Waltraud Schoppe. Sprach's und der Bundestag verwandelte sich in einen johlenden, gröhlenden Männermob. Damals ging es um den Paragraphen 218. Die Kampagne gegen das Abtreibungsverbot brachte der Frauenbewegung Anfang der 70er Jahre den Mobilisierungsschub. Und heute? Die Frauenbewegung am Ende? Für ihre augenblickliche Schwäche gibt es viele Erklärungen. Es ist viel erreicht worden, aber jetzt habe ich auch so ein bisschen den Eindruck, die Frauen lehnen sich im Moment zurück und delegieren. Sie delegieren an ihre Funktionärinnen, die sie ja nun Gott sei Dank endlich auf die wichtigen Positionen gebracht haben, zumindest ein paar. Und die sollen die Sache jetzt auch managen. Und die Bewegung, die Basis, die macht jetzt erstmal so ein bisschen Pause. Stirbt die Frauenbewegung etwa an ihrem eigenen Erfolg? Die integrierte, weil delegierte Frauenbewegung? Solche zumeist in männerdominierten Verwaltungen, Parlamenten und so weiter domestizierte Frauenpower macht Männer nicht mehr sauer, gereicht ihnen vielleicht gar zur Zierde, wird zahnlos. Und, so Ute Straub, die sich inzwischen auch aus der Kommunalpolitik zurückgezogen hat. Es gibt ja, wie bei anderen sozialen Bewegungen im Moment auch, in der Frauenbewegung keinen Nachwuchs in dem Sinne. Da sind ja nicht jetzt massenweise junge Frauen, die sozusagen in unsere Fußstapfen treten wollten, sondern die sagen eher, was für ein alter Käse, lasst uns damit in Ruhe. Denn die haben ja eben viele Probleme, die wir hatten, gar nicht mehr. Die haben schon ein ganz anderes Selbstbewusstsein, die treten ganz anders auf. Aber was hat die Frauenbewegung so zahnlos gemacht? Was ist aus dem Kampf geworden für eine Welt frei von männlicher Aggression und Verfügungsmacht, die doch alles zugrunde richtet, die Erde, die Freundlichkeit, das menschliche Gespräch? Was ist aus dieser frühen Radikalität des Feminismus geworden? Wo ist die hin angesichts einer Welt, in der mit Kriegen und Umweltzerstörung das Patriarchat wie nie zuvor auf dem Vormarsch zu sein scheint? Wie sagt doch die feministische Professorin Christine Thürmer-Rohr? Ein durch den Konflikt der Geschlechter verschärfter Konflikt. Ein verschärfter, veränderter und vermutlich noch lange dauernder Kampf zeichnet sich ab. Die Männer haben dabei, die historische Situation ist gekennzeichnet durch den Niedergang des abendländischen Mannes, mehr zu verlieren. Für die meisten gilt wohl der Satz, die machen die Augen zu und hoffen, dass der Kelch an ihnen vorübergeht. Die Hoffnung wird sich kaum erfüllen. Unter dem Titel Frauenpower macht Männer sauer brachten wir in SWR 2 Wissen die vierte Folge einer Reihe über die 68er-Bewegung von Anselm Weidner. Das Manuskript zur Sendung finden Sie auf unseren Internetseiten www.swr2.de/wissen. In der fünften und letzten Folge über die 68er am kommenden Montag heißt es Fantasie an die Macht oder Ein Sarg voller Staub.